Nutte, ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Neckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks, die klingen wie schwarzblasende Balladen. Stoff ticken ist die Basis für Rap-Singles. Du kommst mit Punchlines, ich aus Maastricht mit Stecklinge. Plastiktüten mit Tanzblatt und Zipverschluss. Irgendwie macht man für Straftaten immer Plus. Wen juckt deine Meinung, Hure, beschwert dich wegen Style und Cool. Oh.